Zeit heilt alle Wunden, totaler Scheiß. Was ist schon Zeit? Zeit ist gestern und heute und morgen. Gestern war mein Leben beschissen, heute ist es zum Kotzen und morgen bin ich vielleicht tot. Zeit heilt alle Wunden, totaler Scheiß.